Ende naht, das Ende naht. Regale leer, das Essen knapp. Gestern Nacht haben sie meine Nachbarn weggebracht. Die Atemluft ist voller Tränengas. Das Ende naht, das Ende naht. Opa sagt, so begann es schon das letzte Mal. Bänke hängen vom Laternenpfahl. Und von den Wahlplakaten lacht der Sensenmann. It's the story.